Abschnitt 38 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Beispiel lebt. März 1918. Das Beispiel lebt. Wir müssen nicht mehr sinnen, wie wird uns Friede, wie Gerechtigkeit. Wir sahen Kämpfer, sahen Kämpferinnen und sahen ein Volk, das selber sich befreit. Es fiel ein Zar, ein alter Thron zerbrach und eitle Trugpropheten stürzten nach. Das Beispiel lebt. Aus aufgestautem Jammer schoss zischend in das Meer von Blut die Tat. Getroffen von des Zornes mächtigem Hammer, zersplitterte, der ihn erzeugt, der Staat. Alt-Russland stirbt, wenn unter Schmerzen gleich, und neuer Wille schafft ein neues Reich. Das Beispiel lebt. Wird es das Volk befruchten, das demutvoll die tiefste Schmach erlitt, das stets den Rücken krümmte unter Zuchten, das immer nur die eigene Qual erstritt? O Deutschland, zwischen Furcht und Hoffnung schwebt, wer deine Pflicht erkennt. Das Beispiel lebt. Ende von Abschnitt 38.